Erster der Herr ist König. Die Erde soll sich freuen. Auch die vielen Inseln sollen froh sein. Zweiter dunkle Wolken sind um ihn herum. Er ist fair und tut das Richtige. Das ist die Basis für seine Macht. Dritter Feuer geht vor ihm her. Es verbrennt seine Feinde auf allen Seiten. Vierter seine Blitze machen die Welt hell. Die Erde sah es und zitterte. Fünfter die Berge schmolzen wie Wachs vor dem Herrn. Er ist der Herr der ganzen Welt. Sechster der Himmel zeigt, dass Gott gut handelt. Alle Völker sehen seine große Macht. Siebter alle Leute mit falschen Göttern schämen sich. Alle anderen Götter müssen vor ihm niederknien. Achter die Stadt Zion hörte das und war froh. Die Menschen in Juda freuten sich über Gottes Urteile. Neunter denn du, Herr, bist der Höchste auf der Erde. Du stehst weit über allen anderen Göttern. Zehnter wenn ihr den Herrn liebt, dann hasst das Böse. Er beschützt das Leben der guten Menschen. Er rettet sie vor bösen Leuten. Elfter die guten Menschen sehen ein helles Licht. Wer ehrlich ist, wird sehr glücklich sein. Zwölfter freut euch über den Herrn, ihr guten Menschen. Dankt ihm und seinem heiligen Namen.